Als ich mich einmal im Schwarzwald in Gesellschaft einer Freundin befand, schaute ich durch ein Fenster auf die Wälder und Berge, die sanft ansteigen und im Lichte der untergehenden Sonne wogten. Plötzlich, im Bruchteil einer Sekunde, befand ich mich an einem anderen Ort, in einer fremden Gegend und erlebte eine Geschichte voller Begebenheiten, in der es hunderte von Personen gab und mir mancherlei Abenteuer zustießen. Ein ganzes Dasein. Es geschah in weniger als einer Sekunde, war außerordentlich scharf und rollte vor mir ab wie ein Film, der sich im Raum bewegte. Auf einmal verwischte sich alles, es verschwand und nichts davon blieb übrig. Verzweifelt versuchte ich mich zu erinnern, diese andere Welt in mir festzuhalten, aber mein Gehirn war unfähig, es zu halten und noch weniger zu durchdringen. Das Bewusstsein konnte sich da nicht weiter bewegen. Aber ich bin in jenem anderen Universum gewesen, hier, auf der Stelle, weit entfernt und doch so nah wie die andere Hälfte meiner Sinne, um mit Rilke zu sprechen. Es war die Angelegenheit eines Klick. Ein Tulku würde sich mit großer Leichtigkeit in beiden Welten bewegen und in mehr als zwei mit allgegenwärtigem Bewusstsein. Er wäre wir. Auch ich könnte es erreichen, wenn ich in der Lage bin, den Schlüssel wieder zu erlangen, der es mir gestattet, mich des Gedächtnisses meines Blutes zu bemächtigen und mich darauf zu schwingen, bis ich den neuen Vril bekomme, diese verlorene Macht, und bis ich die Stimme höre. Ich werde den Schlüssel in meinen Händen haben, um das Eintrittsfenster und die Ausgangstür zu öffnen, die Wissenschaft von Hyperborea. Der esoterische Hitlerismus hat diese Wissenschaft wiederentdeckt, hat die Vimanas wieder erbauen können, die Materie, diese furchtbare Mater auflösend, um sie in eine andere der geistigen Vraya wieder einzugliedern, Kali in Aluine verwandelnd, in diese anderen gleichzeitigen Ebenen innen und außen einzudringen, so dass derselbe Krieg hier und dort geführt wird, in mehr als einer Welt, und das hier Verlorene wird dort gewonnen. Die esoterischen Hitleristen bekämpfen den Feind auf allen Gebieten und in allen Welten. Im Gedächtnis des Blutes zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ereignete sich plötzlich das Erlebnis des Ich. Das Ich-Empfinden, nur ich auf dieser Welt, so als ob das Ich in der Erinnerung, die in meinem Blute kreist, auftaucht, wie eine dort vorhandene Stimme, die man von Zeit zu Zeit wieder hört. Es ist mein Ton, meine Note, mein Beweisgrund, über den ich zu kreisen habe, ihn bis zu einer möglichen Grenze entwickelnd, die ich aber verkenne und die ihren Höhepunkt in der Einweihung des Amor finden wird. Ich weiß es, denn wenn ich mich in dem Spiegel ihrer Augen sehe, entdeckte ich, dass nur eine Seite meines Gesichtes mir gehört, denn die andere Seite gehört Ella. Auch wenn ich in das Haus der Familie eindringe, stelle ich fest, dass diese Note nur Teil anderer, gleicher oder ähnlicher Noten ist, die eine gesamte Melodie bilden, so dass meine Vorfahren erwarten, dass eines Tages beim Erklingen einer einzigen Note alle die anderen einmal ihren Höhepunkt und ihren Sinn erhalten. Denn es genügt, wenn einer kommt, damit alle anderen vollkommen werden und sich retten, ausbrechend den großen Krieg zu gewinnen. Deswegen ist einem jeden von uns eine gewisse Zahl von Runden gegeben, innerhalb der ewigen Wiederkehr, in die wir das erste Mal freiwillig eingetreten sind, um den Beweisgrund unserer Note in ihrer ursprünglichen Reinheit, in der höchsten Tonart der Seele zu entwickeln. Und zwischen der einen und anderen Ausführung meiner Melodie, der Melodie dieser hyperboreischen Familie, werden die Gelassenheit und die Ausgewogenheit der Valhalla vorhanden sein, nachdem sich alles wiederholen wird. Und während ich mich hier befinde, zum Beispiel heute, unter denjenigen, die mich umringen, mit denen ich dieses Abenteuer, diesen Kampf erlebe, werde ich in Wahrheit niemals wissen, ob sie es sind, das heißt, ob sie sich auch als ich fühlen, ob sie wahrhaft ein Ich sind, du oder aber nicht mehr als eine illusorische Projektion, ob sie ein Spiegel oder ein Traum sind. Und wenn ich, dieses Ich, sterbe, sollte ich sterben, eine unfassbare Angelegenheit für das Ich, werden sie weiter existieren. Die Lösung ist nur im Wir zu erreichen, in der Erweiterung des Ich, im absoluten Ich, LLA oder LAL mit Gesichtern. Denn mit einem, der kommt, die Schlacht zu gewinnen, der die Note der Familie in ihrer urpersönlichen Reinheit in der höchsten Tonart der Seele erklingen lässt, wird es für das Drama dieses Hauses der hyperboreischen Familie genügen. Es ist sehr schwierig, dieses Erlebnis auszudrücken, es aufzunehmen. Es verwischt sich, verschwindet im Nu aus dem Sinn, genau wie meine erlebte Vision im Schwarzwald. Es kann nur als Minne, als Sehnsucht im Gedächtnis des Blutes eines hyperboreischen Kriegers, eines Arias erprobt werden. Auf diesem Schlachtfeld, auf dem wir uns jetzt befinden, müssen wir danach trachten, Gleichgesinnte zu finden, die sich für den gleichen Kampf einsetzen, die esoterische Hitleristen sind oder es werden können, Kriegspriester im Dienste des Führers und seiner großen Sache. Nur mit diesen Kameraden werden wir uns verstehen können. Alles andere ist ein Verlust an wertvoller Zeit unserer Runde. Für Wotans Krieger, für die Kämpfer des esoterischen Hitlerismus, gibt es keine Wiederverkörperung. Es gibt nur eine begrenzte Zahl ewiger Wiederkehren, freiwillig angenommen, in der Hoffnung, die Auferstehung zu erreichen.